Kundgabe 1874a. Empfangen durch Bertha Dudde am 3. und 4.4.1941. Unsterblichkeit der Seele. Die Lehre der Unsterblichkeit der Seele ist für viele Menschen unannehmbar, weil sie den Maßstab anlegen am irdisch Vergänglichen. Es gibt nichts auf Erden, was Bestand hat. Alles ist nur vorübergehend da, nach der Meinung dieser Menschen. Also glauben sie, von diesem Naturgesetz keine Ausnahme zu machen. Der irdische Leib verfällt zwar genauso, das heißt, er löst sich scheinbar auf und vergeht. Der Mensch überlegt sich aber nicht, dass das scheinbare Vergehen nur das Mittel ist zu einer Neugestaltung. Bei einigem Nachdenken wird er alles Irdische als irgendeinem Zweck dienend erkennen müssen. Und er wird beobachten, dass selbst die unscheinbarsten Schöpfungen in einem gewissen Zusammenhang miteinander stehen und also nicht zwecklos sind. Vergeht nun ein solches Schöpfungswerk, so nehmen wieder zahlreiche andere Schöpfungen die Überreste des Ersteren in sich auf. Und also dienet es diesen und lebt in den neuen Schöpfungen fort. Er braucht nur eine äußere Wandlung ernsthaft betrachten. Dann muss er auch zugeben, dass das innere Leben nicht vergehen kann. Und dieses innere Leben muss er zumindest auch dem Menschen zusprechen. Er muss sich klarmachen, dass die Seele des Menschen, das Gefühlsleben, nicht beliebig zu beenden ist, dass dieses Gefühlsleben der eigentliche Sinn jeglicher Verkörperung ist. Die äußere Form ist zu nichts Nütze, so nicht der innere Kern erkannt wird von Seiten der Menschheit.